Und der Hai fängt mehr als 1000 Bilder. Hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie geht es Ihnen? Gut? Das freut uns aber sehr. Das Messer sieht man nicht. Wenn Mutti früh zur Arbeit geht, dann bleibe ich zu Haus. Ich binde eine Schürze um und feg die Stuben aus. Das Essen kochen kann ich nicht, dazu bin ich zu klein. Doch Staub hab ich schon oft gewischt, wie wird sich Mutti freuen? Ich habe auch ein Puppenkind, das ist so lieb und fein. Für dieses kann ich ganz allein die richtige Mutti sein. Ich wache um 6:30 auf und frühstücke um 6:45. Ich gehe mit meinem Hund um 6:45 spazieren. Ich beginne die Schule um 7:45 und ende um 7:45. Ich esse um 3:15 und gehe wieder mit meinem Hund um 3:00 spazieren. Ich gehe zum Englischunterricht von 4:00 bis 5:00 und gehe zum Deutschunterricht um 5:00. Ich mache meine Hausaufgaben und lerne von 6:00 bis 8:00. Ich dusche um 8:00. Jeden Donnerstag habe ich Tanzunterricht von 8:00 bis 9:00. Ich esse um 9:00 zu Abend und gehe mit meinem Hund um 10:00. Ich gehe um 10:30 zu Bett. Jeden Tag stehe ich um 4:15 auf. Ich stehe immer noch müde auf. Danach um 7:55 ziehe ich mich in Eile an. Ich esse zum Frühstück um 8:00. Normalerweise trinke ich eine Tasse Milch und esse Kekse dazu. Um 7:45 gehe ich zur Schule. Die Schule endet um 2:15. Eine halbe Stunde später esse ich bei meinen Großeltern, mit meiner Mutter und meiner Schwester. Alle zusammen. Wenn wir damit fertig sind, mache ich meine Hausaufgaben bis 5:00. Weil ich dann zur Sprachschule muss, das dauert eine Stunde. Wenn ich am nächsten Tag keine Prüfung habe, gehe ich zum Schwimmen bis 8:45. Ein bisschen später esse ich zu Abend mit meiner Mutter und meiner Schwester. Manchmal schaue ich im Fernsehen Fußball, weil ich es liebe. Ich mag auch die Bundesliga, aber ich glaube, dass die spanische Liga besser ist. So gehe ich um 11:30 ins Bett. Es ist sehr spät und ich freue mich auf meine Ferien. Ich stehe jeden Morgen von Montag bis Freitag um 8:00 auf. Leider stehe ich früh auf. Danach dusche ich. Dann frühstück ich. Ich räume mein Schlafzimmer auf. Von 9 bis 2:30 arbeite ich. Um 3:15 koche ich und manchmal sehe ich die Tagesschau. Jeden Tag von 16:00 bis 18:10 besuche ich den Französisch- und den Deutschkurs. Später arbeite ich nochmal bis zum 8:30. Am Abend kaufe ich im Supermarkt ein. Und am Mittwoch gehe ich ins Kino. Nachher koche ich mein Abendessen. Und ungefähr um 9:30 rufe ich meine Eltern an. Um 11:00 sehe ich noch ein bisschen fern. Ah ja, und ich mache meine Deutschhausaufgaben natürlich. Letzten Endes gehe ich um 12 Uhr ins Bett. Bis bald. Ich stehe jeden Morgen um 7 Uhr auf. Ich stehe nicht gern früh auf. Um 7:30 frühstücke ich. Morgens esse ich gern einen Toast mit Öl und trinke ein Glas Milch. 15 Minuten später fahre ich zur Arbeit. Von 9 bis 2 arbeite ich. Um 3 koche ich das Mittagessen und esse um 3:30. Ich koche gern. Mittags esse ich Fisch mit Pommes frites und trinke eine Flasche Cola. Um 4 räume ich die Küche auf und um 4:30 sehe ich fern. Ich besuche den Deutschkurs jeden Abend von 6 bis 10 vor 7. Ich gehe zum Deutschkurs 5 Tage in der Woche, von Montag bis Freitag. Um 7:30 gehe ich ins Fitnessstudio. Ich koche das Abendessen um 9 Uhr. Zu Abend esse ich Salat und ich trinke Mineralwasser. Am Abend gehe ich mit meinem Freund von 9:30 bis 10:30 spazieren und um 11 Uhr gehe ich ins Bett. Ich stehe um 7:30 und frühstück. Der Unterricht beginnt um 8:30. Zu Mittag esse ich mit meinen Freunden und ich gehe wieder zum Unterricht. Ich esse um 2:30 zu Hause. Ich mache die Hausaufgaben und schlafe bis 4:30. Dann gehe ich zum Deutschunterricht. Um 6 Uhr gehe ich zur Universität mit meinen Kumpels, um Hausarbeiten zu schreiben. Ich gehe um 9 Uhr nach Hause und esse zu Abend. Dann sehe ich wie 12 Uhr fern und ich gehe ins Bett. Ich lese gern ein wenig vor dem Einschlafen. Schließlich um 12:30 schalte ich das Licht aus. Bei der Kaserne vor dem großen Tor steht eine Laterne und steht sie noch davor. Eindringlicher Wilder, internationale Preise. Das deutsche Kino knüpft an seine große Zeit an und hat wieder Themen und Figuren, die mitreißen. Von Michael Alten. Mit der Erinnerung ist das so eine Sache, was sich in ihr verhakt, entzieht sich unserer Kontrolle. Deshalb ist es vielleicht sinnvoll, erstmal zu schauen, welche Bilder sich nicht nur den Deutschen, sondern der Welt eingeprägt haben, wenn ans deutsche Kino gedacht wird. So wie man bei Hollywood automatisch Bogart sieht, der Ingrid Bergman in die Augen schaut. Und bei den Franzosen auf Ewig Velmondo mit Jan Sewert die Champs-Élysées entlang schlendert. Und bei den Italienern immer wieder Mastroianni und Anita Ekberg beim Bad in der Fontana di Trevi zusieht. Für jedes Land gibt es solche kinematografischen Momente, die einem sofort vor dem inneren Auge stehen. Was also sieht man, wenn vom deutschen Kino die Rede ist? Was blieb von seinem ersten Jahrhundert hängen? Aufblende. Man sieht den Schatten von Nosferatu eine Treppe hochhuschen. Die futuristische Skyline von Metropolis. Den entsetzten Blick von Peter Lore, als er im Spiegel das M auf seiner Schulter entdeckt. Romy Schneider, die als Sisi für Kaiser und Vaterland leidet. Den kleinen Blechtrommler Oskar Mazzerat, der mit seinem Schreien Glas zum Zerspringen bringt. Den ihrem Blick von Fitzcarraldo, der sein Schiff über einem Werk schwenkt. Die beiden Engel im Himmel über Berlin, die den Gedanken der Menschen lauschen. Und vielleicht noch Hanna Schugula, die als Lili Marleen vor der Kaserne, vor dem großen Tor steht. Aber danach schien die deutsche Filmgeschichte wie abgeschnitten. Man konnte die Augenblicke, mit denen das deutsche Kino weltweit identifiziert wurde, an den Fingern seiner Hände abzählen. Stummfilm, Murnau und Fritz Lang, ein bisschen Heimatfilm, dann der neue deutsche Film, Schlöndorff, Herzog, Wenders, Fassbinder. Dann war erstmal Schluss, Abblende. Generation Erfolg, Akin, Donnersmarck, Link & Company. Sie haben die Begabung für das große Kino und eine Hand für packende, aktuelle Stoffe. Die junge Regiegeneration aus Deutschland. Von Janet Scheyen. Selbstbewusst und strahlend, so zeigt sich die neue Generation der deutschen Filmemacher. Der 2-Meter-Mann Florian Henkel von Donnersmarck regt im Kodak Theater in Los Angeles seinen langen Arm mit dem Oscar in die Luft. Seht her, hier bin ich und ich hab's verdient. Beim Deutschen Filmpreis 2008 muss Fatih Akin gleich 4-mal auf die Bühne. Sein Drama Auf der anderen Seite gewinnt die begehrte Lola in Gold für den besten Spielfilm und 3 weitere Preise für die beste Regie, das beste Drehbuch, den besten Schnitt. Dadurch gute Filme, packende Geschichten, oft aktuelle, authentische Stoffe, eine hohe Professionalität und der Wille und die Begabung, ein großes Publikum anzusprechen. Das verbindet die von der wiedervereinten Metropole Berlin ausging, so hatte Wolfgang Becker mit Goodbye Lenin für eben jene Wiedervereinigung den richtigen Tonfall getroffen. Die Tragikomödie einer Frau, die beim Untergang der DDR im Koma lag und deren Kinder ihr in einer Travestie vorgaukeln, es sei noch alles beim Alten, schaffte es, dieses einschneidende Kapitel deutscher Geschichte auch im Ausland konsumierbar zu machen, brachte ihm einen europäischen Filmpreis und weckte vor allem jene Neugier auf den deutschen Film, die bis dahin völlig eingeschlafen war. Leila Marta. Marta ist eine junge und gut aussehende Frau. Sie bleibt Single, lebt allein in einer kleinen Einzimmerwohnung und arbeitet als Köchin in einem teuren Restaurant in Hamburg. Sie ist die zweite beste Köchin in Hamburg, sagt ihre Chefin. Bei der Arbeit ist sie sehr streng. Sie ist eine Workaholic. Marta hat eine Schwester und eine schöne Nichte, Lina. Sie leben in einem anderen Land, 2000 Kilometer von Hamburg entfernt. Aber Marta bleibt ständig in Kontakt mit ihnen. Eines Tages, als ihre Schwester und Lina gefahren mit dem Auto nach Marta sind, hatten sie einen furchtbaren Unfall und Christina starb. Deshalb muss Marta auf Lina aufpassen. Andererseits fängt ein neuer italienischer Koch an, mit Marta in dem Restaurant zu arbeiten. Er heißt Mario und ist sehr extrovertiert. Aber Marta versteht sich nicht sehr gut mit ihm, weil sie ein bisschen gespannt ist und sie sieht ihn wie eine Bedrohung. Mario ist sehr geduldig und hilft Marta nicht nur mit der Suche von Linas Vater, sondern auch damit ihre Depression zu überwinden und ihre Lebensvision zu ändern. Gute Nächte, Mann, komm zu mir. An Osten habe ich das Wunder von Bern gesehen. Der Film, gespielt 1954 und handelt von einem Kind, das Matthias heißt und Fußball liebt. Matthias lebt mit seiner Mutter und zwei Geschwistern. Die Familie lebt ohne den Vater, einen Soldaten, der in Russland 10 Jahre lang in Gefangenschaft war. Als er zurückkommt, sieht er, wie alles sich geändert hat. In diesem Film geht es um die Beziehung zwischen Vater und Sohn und die Liebe für den Fußball. Den Film zu sehen war lustig, aber ich finde ihn viel zu süß. Und ich glaube, er zeigt keine Wirklichkeit über die Nachkriegszeit. Der Film heißt Sophie Scholl, Die letzten Tage. Der Regisseur ist Mark Dottemont und hat eine Nominierung als bester ausländischer Film erhalten. Die Hauptpersonen im Film sind Sophie, von Julia Jens interpretiert, ihr Bruder Alexander Held und ein anderer Kommiliton, Fabian Heinrich, der Frau und drei Kinder hat. In München 1943 Universitätsjunge Leute versuchen, gegen das Dritte Reich Widerstand zu leisten. Sie druckten Flugblätter auf und dann versanden sie per Post. Sie dachten, dass die Taktik ungenügend war. Dann entscheiden sie sich dafür, an der Uni Flugblätter abzulegen und auszuteilen. Deshalb würde Sophie Scholl mit zusammen ihren Bruder festgenommen und sie würde verhört. Dann beginnt der psychologische Zwischenkampf Sophie und der Offizier Mohr. Die Frage lautet, was wird gewinnen, das Gewissen oder das Gewissen? Deshalb würde Sophie Scholl zusammen mit ihrem Bruder festgenommen und sie würde verhört. Dann beginnt der psychologische Zwischenkampf Sophie und die Offizier Mohr. Die Frage lautet, was wird gewinnen, das Gewissen oder das Gesetz? Der beste Satz ist für mich, die Sonne scheint noch. Ich brauch dich doch auch nicht mehr als du mich. Ich brauch dich doch auch nicht mehr.